Luciano wirft einen Blick in den Raum und grüßt die Anwesenden. Und nun öffnen sich seitlich die Türen. Man erwartet den Führer. Die große Szene dieser Stunde erstrahlt im Lichte der vielen Hunderte von Kerzen, die die beiden mächtigen Beleuchtungskörper tragen, die in den Raum herunterhängen. Und vor dem Tisch haben sich die Kameramänner der Wochenschau in der Welt aufgebaut. Und nun betritt der Führer den Raum, begrüßt Graf Ciano, begrüßt General Pariani, begrüßt Generalfeldmarschall Göring, Großadmiral Reeder, Generaloberst Brauchitsch Keitel. Er nimmt Platz, links und rechts von ihm die beiden Außenminister. Beide Staatsmänner greifen zur Feder und vollführen den weltgeschichtlichen Namenszug.